zusammen sind zwei Jäcke. Jetzt zusammen sind ein Team. Wollten uns nicht zu verstecken. Mit zwei Bieren alles hin. Jetzt zusammen sind unzertrennlich. Es ist gesagt, du willst nur mich. Unsere Zick, die schinkt unendlich. Und ich wollte auch nur dich. Und ich jon für Bay. Ein Ding dir. Der Kopf voll nix, nur voll von dir. Es ist zu eng, es ist zu eng, es ist nicht mehr. Bin ausgebrannt und für